15 Männern herausfinden. Das Ganze war verbunden mit viel Tränen und viel Drama. $100,000 gab es dafür, den Richtigen zu finden, was ja auch gelang, wie auch immer sie das gemacht hat. Mit diesen Sendungen werden sie immer sensationslüsterner und unappetitlicher, nur um das Publikumsinteresse zu behalten. They have to keep getting more and more sensational and sleazy, really, to keep audience interest up in it. Was Deutschen an Amerikanern auffällt. Nichts kostet, was draufsteht. Immer noch kommt eine Steuer oder ein Trinkgeld dazu. Frappuccino Decaf. Mit Erdbeergeschmack halten sie für italienische Lebensart. Kurze Aufmerksamkeitsspanne. Sie sind noch technikgläubiger als die Deutschen. Europa in 7 Tagen. Mittwoch Venedig, Donnerstag Paris, Freitag Heidelberg. Sie trinken Bier aus braunen Tüten. Zu ihrem Doppel-Whopper und den extra großen Pommes trinken sie eine große Diet Coke. Schönheitschirurgie gilt als ganz natürliche Angelegenheit. Der Fernseher wird beim Nachhausekommen eingeschaltet wie eine Lampe. Verhaltensauffälligkeiten der Amerikaner aus der Sicht von Deutschen. America the Beautiful, eine lange Nacht über amerikanische Befindlichkeiten. Deutsche und Amerikaner sprechen über die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich verändert haben. In einem Interview mit dem Wochenmagazin Der Spiegel sagte Hollywood-Star Dustin Hoffman vor einigen Wochen: Im Moment sind wir kulturell gesehen auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen. Der Amerikaner hat freiwillig und spontan einen Grad der Informationsverarmung und Meinungssteuerung erreicht, den jede um die Milch der frommen Denkungsart ihrer bockigen Untertanen besorgte volksdemokratische Regierung nur mit grünem Neid zur Kenntnis nehmen kann. Die viel gerühmte und viel propagierte Meinungs- und Pressefreiheit Amerikas besteht. Darüber gibt es keinen Zweifel. Jedermann kann die Obrigkeit nach Herzenslust kritisieren oder vermeintliche Missstände anprangern und auch den Präsidenten in einer Weise abkanzeln, die unsere zart beseiteten europäischen Politiker mit Ehrenbeleidigungsklagen zum Kadi laufen ließe. Niemand schreibt dem Staatsbürger vor, was er denken, glauben und fühlen muss. Aber der Amerikaner hat diese Freiheit entweder für das Linsengericht der wohligen Gleichschaltung verkauft oder er hat von ihr überhaupt nie Gebrauch gemacht. Das Resultat ist im einen wie im anderen Falle dasselbe. Man kann sich in den USA nicht einmal in dem Grade über das Weltgeschehen informieren, wie einem das jedes europäische Provinzblatt wenigstens in großen Zügen ermöglicht. So beschreibt der 1921 in Österreich geborene und heute in Kalifornien lebende Philosoph Paul Watzlawick die amerikanischen Medien in seinem Buch Gebrauchsanweisung für Amerika. Zwar haben sich die meisten Medien inzwischen von ihrem Hurra-Patriotismus verabschiedet, mit denen sie den vom Weißen Haus proklamierten Kampf gegen den Terror und den Krieg im Irak begleitet haben. Dennoch gab es in jüngster Zeit zahlreiche Vorfälle, die die Glaubwürdigkeit der Presse und die Unabhängigkeit der amerikanischen Medien in Frage gestellt haben. So wurde im Frühjahr ein falscher Journalist mit falschem Namen und halbseidener Vergangenheit als bezahlter Stichwortgeber bei den Pressekonferenzen von George W. Bush enttarnt. Unter Anführung der Republikaner versuchen konservative Politiker seit langem, mit Kürzungen der ohnehin knappen Mittel PBS und NPR, dem quasi öffentlichen Fernsehen und Rundfunk, den Garaus zu machen. Und die New York Times brachte im März ans Tageslicht, dass die Bush-Regierung den privaten Medien im Land als Nachrichtenbeiträge getarnte Propagandasendungen für ihre Politik zur Verfügung stellte. Und Anfang Juli wurde die New York Times-Journalistin Judith Miller mit angelegten Hand- und Fußfesseln in Beugehaft genommen, weil sie sich weigerte, die Quellen für einen Bericht zu nennen, der die Regierung im Zusammenhang mit dem Irakkrieg in ein schlechtes Licht gerückt hatte. It's the jewel of the Caribbean, but it's not for everybody. Gitmo, the Muslim resort. It's a luxury resort just for terrorist wannabes. Come down and visit for some R&R, for some rest and relaxation. It's paradise on earth. Diet, Korans, prayer rugs. I mean, where else can Muslims go in the world to find everything they need? Truly a deluxe vacation spot for true believers everywhere. There's no better place than Gitmo. Club Gitmo, the Muslim resort. Club Gitmo, there is nothing in the world quite like it. So klingt es, wenn Talkmaster Rush Limbaugh in seiner jeden Tag im ganzen Land ausgestrahlten Sendung gegen alles zu Felde zieht, was anders ist als die vermeintliche Mehrheit in den USA. Seit etwas über einem Jahr versuchen liberale und links eingestellte Bürger dagegen zu halten. Mit Air America, einem Talkshow- und Nachrichtenprogramm, mit dem unter anderem der Kabarettist und Buchautor Al Franken eine Gegenöffentlichkeit herstellen will. You're listening to the best of the Al Franken Show on Air America Radio. Thomas Nehls war 5 Jahre lang von 1998 bis 2003 als ARD-Hörfunkkorrespondent in New York. Mit ihm habe ich mich über Journalismus und Medienvielfalt in den USA unterhalten. Die gibt es nicht mehr, die ist arg zurückgegangen, diese Medienvielfalt, was ja nicht heißt, dass es nicht mediale Angebote zuhauf gäbe. Die gibt es im digitalen Zeitalter natürlich in die Hunderte gehend, aber das sind Spartenprogramme, das sind unpolitische Publikationen, die da auf die Menschen herabregnen, herabrieseln. Da ist die Auswahl unendlich geradezu, aber was die Auseinandersetzung mit der Tages- oder auch der weiterreichenden Politik angeht, da ist doch so manches Defizit zu beklagen, denn auch die Sendungen im Fernsehen und im Radio sind unpolitischer geworden und dort, wo sie wenigstens die Fakten noch mitteilen, da werden diese Fakten immer in kürzere Formate gepresst, sodass ein Gesamtüberblick nicht mehr möglich ist und weil sie den Westen nicht nur den Wilden, auch den Sanften angesprochen haben. Da sind es ja in erster Linie Anzeigenblätter, die auf einen eindringen und geradezu einpeitschen. Da muss man ja im wahrsten Wortsinn nach den politischen Artikeln, nach den Nachrichten suchen zwischen den Anzeigen. Nun haben die Terroranschläge vom September 2001 auch auf die Medien erheblichen Einfluss gehabt, erhebliche Folgen gezeigt. Wenn man das Land betrachtet, gibt es eine Gruppe, die sagt, es gibt einen Hurra-Patriotismus infolge dieser Ereignisse in der Berichterstattung über den Krieg in Afghanistan, im Irak und den sogenannten Kampf gegen den Terror. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, die liberalen Medien würden den Medienmarkt in den USA beherrschen. Aus Ihrer Sicht, wie sieht es da aus? Glücklicherweise findet man Vertreter beider Sparten. Es gibt die sehr, sehr konservative, größer gewordene Sparte im Medienmarkt. Fox Television führt sie an in diesem Bereich, aber es gibt entsprechende Radiosendungen und entsprechende Zeitungen. Aber wer sucht, der findet. Es gibt natürlich noch nach wie vor liberale Presseerzeugnisse. Nur wie das so ist, die werden vom Markt nicht hofiert. Die können sich nicht erfreuen an einer Anzeigenflut, deshalb bleiben die Auflagen klein, deshalb bleibt die Distribution, der Vertrieb gering, deshalb wird davon nicht das ganze Land erreicht und es obsiegen diejenigen, die, wie Sie sagen, Hurra-Patriotismus betreiben und alles, aber auch alles nur an der Elle des nationalen Interesses Amerika messen. Im Vergleich zur öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft in Deutschland kann man in den USA ja vielleicht nur nennen NPR, also National Public Radio und PBS, Public Television Broadcasting Service. Aber auch da sind diese Programme natürlich sehr unterschiedlich von dem, was wir als öffentlich-rechtlich in Deutschland bezeichnen. Und gerade jetzt wird auch ein immer größerer Einfluss vor allen Dingen der Republikaner auf diese Station deutlich. Die sagen, die seien zu liberal. Vergleichbar mit einer Fernsehsendung wie Monitor gibt es in den USA praktisch nichts. Vielleicht die Sendung Now, ein wöchentliches Politmagazin, das jetzt gerade auf Druck der Republikaner von einer Stunde auf eine halbe Stunde verkürzt worden ist. Wie ist das Verhältnis von Politik und Medien im Vergleich auch Deutschland, USA aus Ihrer Sicht? Wie sehr sind die Medien abhängig von der Politik? Das Fatale in Amerika ist, sie sind vielleicht nicht so sehr abhängig von der Politik. Es herrscht ja keine Zensur in Amerika. Auch jetzt über 4 Jahre nach dem 11. September herrscht auch keine Selbstzensur mehr so spürbar in den Vereinigten Staaten. Aber es sind die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wem gehören, das hat mal ein CNN-Kollege wunderbar dargelegt, wem gehören die großen Networks in Amerika? Die gehören Wirtschaftsunternehmen. Woran ist den Wirtschaftsunternehmen gelegen an Gewinn? Was produziert man, um Gewinn zu machen? Das, was die Masse kauft. Und das ist nicht Politik. Das ist der Teufelskreis, der mehr und mehr geschlossen und erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich daherkommt. Und dem unterliegen dann Sendungen in Networks, wie Sie sie erwähnt haben, National Public Radio, die kommen immer kürzer, werden nicht unterstützt und können deshalb möglicherweise auch ihr vorzügliches Korrespondentennetz weltweit nicht mehr aufrechterhalten. Welche Rolle spielt die Welt in den amerikanischen Medien, auch hier wieder im Vergleich zu Deutschland aus Ihrer Sicht? Die Welt kommt, der Rest der Welt kommt zu kurz, denn die amerikanische Welt ist ja groß genug, aber da ist es ein bisschen ambivalent, seine eigene Meinung nun über alles zu stellen, weil ja in der Tat ein ganzer Kontinent auch erst einmal gecovert sein will, über den will ja auch erst mal berichtet sein, bevor man sich dem Rest der Welt zuwendet. Und es gibt natürlich auch innerhalb Europas Defizite. Wir lesen auch in Deutschland nicht jeden Tag etwas über Portugal oder Dänemark, sondern in erster Linie etwas über die 16 Bundesländer in Deutschland. Aber unterm Strich, das muss man nun wirklich sagen, kümmert sich eine große Nation wie die deutsche, immerhin eine der Führungsmächte in Europa, mehr um den Rest der Welt als die einzig verbliebene Supermacht. I think satire is really an important form because it addresses current issues in a way that's confrontational and addresses it hopefully with some kind of humor. Satire ist eine wichtige Form. Sie spricht aktuelle Probleme provokativ und hoffentlich mit Humor an. Es ist schwer, die Realität zu übertreffen. Das war immer so. Satire muss die Leute herausfordern. Auf jeden Fall muss es das Ziel der satirischen Attacken sein, zu verärgern. Ich finde es schon komisch, was wir hier in Amerika in jüngster Zeit als Satire ansehen. Wenn Shows wie Saturday Night Live Politiker als Gäste haben, dann widerspricht das irgendwie der ursprünglichen Absicht. Oder man müsste sich diese Politiker so zur Brust nehmen, dass sie eine Teilnahme an solchen Shows um jeden Preis verhindern wollen. Die Leute müssen meiner Ansicht nach etwas härter mit ihren Gästen umgehen und sie mit Satire herausfordern. I think people have to get a little nastier in their criticism and really provoke these people more with their satire. Tim Robbins, der Hollywood-Star und gemeinsam mit seiner Frau Susan Sarandon das linke Gewissen der amerikanischen Schauspielerinnung, präsentierte vor einem Jahr im Public Theater in New York vor begeistertem Publikum seine Polit-Satire Embedded über den Irakkrieg. Darin geht es um naive Soldaten, unkritische Kriegsreporter und kriegstreiberische Washingtoner Politiker. Seitdem ist eine wahre Flut politischer Theaterstücke über Amerikas Bühnen geschwappt. Die Themen reichen vom Gefangenenlager Guantanamo und den skandalösen Vorfällen im Gefängnis von Abu Ghraib bis zu einer deftigen Farce mit dem anzüglichen Titel Laura's Bush. Tim Robbins will mit seinem Stück unterhalten und provozieren, damit die Menschen Fragen stellen. Wie bewertet er die politische Lage und die Situation der Bürgerrechte in seinem Land? We're going backwards in this country. Out of, I guess, fear. Wir marschieren rückwärts in diesem Land, aus reiner Furcht. Natürlich verstehe ich, warum Menschen Angst haben. Ich bin jedoch enttäuscht davon, dass wir nicht mehr Rückgrat in diesem Land zeigen. Was am 11. September 2001 passiert ist, war sicher schrecklich. Ich hatte jedoch gehofft, dass wir dem nicht Bürgerrechte und fundamentale Menschenrechte opfern würden, Rechte, die uns heilig waren. Die meisten Entscheidungen der FCC sind politisch motiviert. Dem Moderator Howard Stern ging es an den Kragen, nachdem er begonnen hatte, Bush zu kritisieren. Unter dem Vorwurf, Obszönität verbreitet zu haben, hat man ihm einen Maulkorb verpasst. Selbst wenn es um obszöne Reden gegangen wäre, damit können wir doch umgehen. Sie geben vor, uns beschützen zu wollen und behandeln uns als Kinder. Wobei die Kinder, die ich kenne, solche Wörter hören können, ohne dass ihre Gefühlswelt zerstört oder pervertiert wird. Das ist lächerlich. Wir leben derzeit wirklich in schwierigen Zeiten in Amerika. Wir haben eine dünne Haut und zeigen uns nur wenig tolerant gegenüber andersartigen Gedanken und Ideen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, hart zu kämpfen. Wenn du dich versteckst, wirst du nichts verändern. Du musst dich vielmehr noch stärker wehren. Die gute Nachricht lautet, dies ist Amerika und noch gibt es hier die freie Meinungsäußerung. Noch werden amerikanische Bürger, die ihren Mund aufmachen, nicht in einen Gulag gesteckt. Und solange es den nicht gibt, sollten wir oft und laut unsere Stimme gegen den Missbrauch unserer verfassungsmäßigen Rechte erheben. The good news is, this is America. We do still have freedom of speech. There are no gulags at the present time for American citizens that are speaking out. And until there are, we should speak often and loudly against this kind of abuse of the constitutional rights we have. Welche Rolle sehen Sie für sich selber in dieser Situation als Aktivist, als Schauspieler, als Regisseur, als Musiker? Sie machen ja auch wieder Musik. Well, it's what everyone can do. It's in your life, in the people around you. Try to be as kind and as decent as you possibly can and create the world around you. Ich mache das, was jeder machen kann. Sich so anständig und gut zu benehmen wie möglich und in deinem Leben mit den Menschen um dich herum eine friedvolle und soziale Welt zu schaffen. Ansonsten verbreite Informationen, rede mit Leuten, schick Artikel rum. Man darf auch niemand aufgeben. Ich beobachte ein hohes Maß an Ausgrenzung. Die Demokraten dämonisieren die Republikaner und umgekehrt. Die Liberalen dämonisieren die Unterstützer von Nader. Es gibt so viel Streit. Wir müssen erkennen, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit bedroht ist, unabhängig von politischen Positionen. Hier muss man ansetzen. Das ist wichtig für einen Künstler, einen Musiker oder einen sozialen Aktivisten. Ich sehe unsere Aufgabe darin, Brücken zu bauen, auch zu den Menschen, mit denen wir vielleicht nicht einer Meinung sind. Nur wenn wir mit ihnen eine gemeinsame Grundlage finden, gibt es Hoffnung, die Verhältnisse zu verändern. To find common ground, to find ways to build bridges between us. That's for me the only way we can hope to change things. In diesem Zusammenhang kommt ja auch immer wieder die Frage, ist Tim Robbins kein Patriot? Dieser Begriff ist in den USA ganz anders belegt als zum Beispiel in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland, wo er ziemlich untypisch ist. Niemand würde danach verlangen, dass ein Politiker, ein Künstler patriotisch sein muss. Also man hat ja irgendwo seine Lektion nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Faschismus auch gelernt. Aber hier spielt das einfach eine ganz große Rolle. Selbst Reporter haben eine amerikanische Flagge am Anzug, wenn sie abends im Fernsehen auftreten. Ein deutscher Nachrichtensprecher würde das nie haben. Well, it depends on who you're talking about. There's certain people on the right that when we were building up to the war, it was considered patriotic to not question. Das kommt darauf an, über wen wir reden. Es gibt unter den Rechten Leute, die es beim Trommeln für den Krieg als patriotisch bezeichnet haben, nichts und niemanden in Frage zu stellen. Die das dennoch getan haben, wurden als Verräter bezeichnet, wie auch ich. Für mich gibt es aber keinen größeren Verrat in unserem Land als ungefragt Marschbefehle des Präsidenten, des Senats oder des Kongresses zu befolgen. Es gibt nichts Schlimmeres. So fängt Faschismus an, wenn man den Mund hält und dem Führer folgt. Für mich bedeutet Patriotismus, meine Rechte wahrzunehmen und für das zu kämpfen, was ich als die Wahrheit ansehe. Ohne Rücksicht auf Einschüchterungsversuche und Machtverhältnisse. For me, patriotism is the ability to use these rights and fight for what you believe the truth is, regardless of the intimidation and regardless of the power structure that's there. One of the trends in the United States that is affecting our culture is the domination of certain media by large companies and clear channels. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, die unsere Kultur beeinflusst, ist die zunehmende Beherrschung der Medien durch große Unternehmen. Dazu gehört Clear Channel. Dem Unternehmen gehören etwa die Hälfte, wenn nicht gar mehr, aller Radiostationen im Land. Clear Channel ist also ein wichtiger Faktor. Sie haben viele Hörer, die empfindlich auf jegliche sexuelle Anspielungen reagieren. Dabei spielt vor allem die religiöse Rechte eine Rolle. Man muss sich nur Mel Gibsons Film The Passion anschauen. Er zeigt wahnsinnig viel Gewalttätigkeit. Da es aber um Jesus geht, ist das okay. Sex kommt darin jedoch garantiert nicht vor. Die religiöse Rechte ist sehr machtvoll im Land. Sie toleriert keine unanständige Sprache und keine sexuellen Anspielungen. Das darf nicht gesendet werden. They would not approve of any kind of sexual references. All of that stuff would presumably have to be taken off the air. Was die Journalistin und Buchautorin Stephanie Faul hier beschreibt, ist eine unheilige Allianz aus Politik, wirtschaftspolitischen Interessen und den Bestrebungen religiöser Kräfte in den USA. Nicht erst seit der Erklärung von Präsident Bush, dass er ein Mandat von Gott für seine Politik habe, ist die Sprache der Bibel die Muttersprache der amerikanischen Freiheit. Christliche Grundüberzeugungen sind weit verbreitet in einer Gesellschaft, in der 70% der Menschen sagen, dass Glaube in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt, wobei fundamentalistische Evangelisten gegenüber liberalen Kirchen auf dem Vormarsch sind. So hat die erzkonservative Southern Baptist Convention, die weiße Südstaatler nach der Abschaffung der Sklaverei gründeten, um nicht mit Schwarzen in eine Kirche gehen zu müssen, ihre Anhängerschaft um rund 5 Millionen vergrößert. Diese religiösen Fundamentalisten betrachten die Evolutionstheorie als Irrlehre. So muss mit Unterstützung des Präsidenten in mehreren US-Bundesstaaten die Schöpfungsgeschichte im Schulunterricht gleichbehandelt werden. Hetzreden gegen Andersgläubige, Abtreibung und Homosexualität gehören heute zum amerikanischen Alltag. Die immer wieder beschworene und in der Verfassung verankerte Trennung von Kirche und Staat wird zum reinen Lippenbekenntnis. Zumal radikale Fernsehevangelisten den direkten Zugang zum Weißen Haus haben, wie Pat Robertson, Jerry Falwell oder Frank Graham, der Sohn von Billy Graham, dem Inbegriff der evangelikalen Bewegung in den USA. God bless you as you pray, asking God what part he would have you play in making this ministry possible. So on behalf of Billy Graham, Franklin Graham and all the members of the team, this is Cliff Barrow saying goodbye. And may God richly bless you. This program is sponsored by the Billy Graham Evangelistic Association. So rief vor wenigen Wochen einer der unzähligen religiösen Kirchensender in den USA zur Teilnahme an Billy Grahams letztem Kreuzzug in New York auf. Billy Graham verstand sich als Dienstleister des Herrn, doch Aggressivität und politischer Aktivismus waren ihm fremd. Sein Abgang markiert in gewisser Weise den Siegeszug der fundamentalistischen Evangelisten im Land, zu denen auch sein Sohn Franklin gehört, der den Islam vor 3 Jahren als böse und gewalttätige Religion verteufelte. Skip Porches war einmal Pfarrer der Pfingstbewegungskirche, bis er die apokalyptischen Fantasien der religiösen Rechten nicht mehr ertragen konnte. Über seine Erfahrungen innerhalb der Kirche schrieb er ein Buch und engagierte sich in Folge im Institut für Grundrechtsstudien. Er hat mir erzählt, welche Rolle der Glaube in den Vereinigten Staaten spielt und wie er die Zukunft der religiösen Rechten einschätzt. The way I look at Christianity in America is sort of like a pop Christianity. It's part of the pop culture. Christentum in Amerika betrachte ich als eine Art Pop-Christentum. Es gehört zu unserer Popkultur. Die meisten Kirchen, die Einfluss auf Gesellschaft und Regierung ausüben, besitzen einen missionarischen Anspruch. Mit religiösem Eifer wollen sie alle von ihrem Glauben überzeugen. Und nicht nur das. Es reicht nicht, dass du Christ wirst. Sie sind davon überzeugt, dass nur ihre Interpretation von Gut und Böse von einem allgemeingültigen Wahrheitsanspruch ist. Wenn sie gegen Abtreibung sind, dann müssen alle Menschen gegen Abtreibung sein. Wenn sie etwas gegen Homosexuelle haben, dann sollen alle diese Einstellung haben. Sie wollen alles unter Kontrolle haben. Politiker wissen das und um gewählt zu werden, passen sie sich bis zu einem gewissen Grad an. Das hat auch unser Präsident George W. Bush getan. Er behauptet von sich, ein wiedergeborener Christ zu sein. Ich glaube jedoch, dass er sich mit den Kirchen nur verbündet, um Stimmen zu bekommen und an der Macht zu bleiben. Er behauptet, dem Christentum verpflichtet zu sein. Ich halte das eher für einen Trick. Christianity, but a lot of it, I think, is a ploy. Nun hat es nach den Wahlen in Europa und vor allen Dingen sicherlich auch in Deutschland viele Diskussionen darüber gegeben, welche Rolle die Kirchen bei der Wahl gespielt haben. Und dabei ist die Rede einmal von den Fundamentalisten, von den Kreationisten und von den übrigen Kirchen. In welchem Größenverhältnis stehen diese einzelnen Gruppen zueinander? Well, they're certainly growing. It's been said that 40% of mit Sicherheit sind sie alle im Wachsen begriffen. Es heißt, dass 40% der Republikaner Fundamentalisten oder Evangelisten sind. Sie sind noch nicht völlig von den fanatischen Gläubigen übernommen worden, aber sie stehen kurz davor. They're not quite taken over by the religionist, but it's very close. In einer Rede hat Bill Moyers, der Journalist und ehemalige Moderator der Fernsehsendung Now, ein politisches Wochenmagazin, davon gesprochen, dass etwa ein Drittel der amerikanischen Wählerschaft die Bibel ausgesprochen wörtlich nimmt und dass etwa die Hälfte der über 230 Kongressmitglieder von der religiösen Rechten unterstützt wird. The religious right has been working hard for over 30 years to try to influence American society through politics. Die religiöse Rechte hat über 30 Jahre hart gearbeitet, die amerikanische Gesellschaft über die Politik zu beeinflussen. Das haben sie als Religion über die Kirchen schon immer gemacht. Vor 30 Jahren hat man jedoch den Plan gefasst, sich in die Politik einzumischen und den Gläubigen einzureden, dass sie keine guten Christen sind, wenn sie nicht zur Wahl gehen. Jerry Falwell hat immer gesagt, dass wir die Menschen retten, taufen und dazu bringen müssen zu wählen, in dieser Reihenfolge. Diese Strategie war sehr erfolgreich. Allerdings dürfte die religiöse Rechte in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr erreichen können. Bei der nächsten Wahl in 2008 wird es eine Gegenbewegung geben. Mehr liberale und moderate Menschen werden sich in der Politik engagieren. Es ist nämlich erschreckend, was die religiöse Rechte anrichten könnte. It's very fearful what the religious right could do. Das ist ein gutes Stichwort. Im April hat in New York ja eine Konferenz stattgefunden zum Thema, welche politische Agenda die christliche Rechte in diesem Lande hat. Und Sie haben einen Vortrag gehalten unter dem Titel Christian Jihad. I've been studying the religious right for over 30 years. And I know personally, I know all the key players. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der religiösen Rechten. Ich kenne die meisten ihrer führenden Vertreter und habe mit ihnen diskutiert. In meinem Vortrag habe ich mich sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Fall der religiösen Rechten beschäftigt. Ich bin überzeugt, dass sie am Ende scheitern werden. Es gibt nur einen Grund, warum John Kerry die letzten Wahlen nicht gewonnen hat. In 12 Bundesstaaten waren die christlichen Fundamentalisten in der Lage, die Präsidentenwahl mit der Abstimmung über eine Bestimmung zu verbinden, wonach unter Heirat nur die Verbindung zwischen Mann und Frau zu verstehen ist. Allein damit hat die Kirche so viele Christen an die Wahlurnen gebracht. Und wo sie einmal dort waren, haben sie ihr Kreuz auch für Bush gemacht. Sonst wären diese Menschen gar nicht zur Wahl gegangen. Und Kerry wäre heute Präsident. Das war ein cleverer Schachzug, diese Entscheidung in 12 Staaten auf den Stimmzettel zu kriegen. Das hat Bush die Mehrheit gebracht. Das bringt mich zu einer anderen Frage in diesem Zusammenhang. Es ist interessant, dass so viele Menschen in diesem Land bei der Wahl gewählt haben auf der Grundlage vermeintlich moralischer Werte und nicht gewählt haben mit Blick auf ihren Arbeitsplatz, auf die Gesundheitsversorgung oder mit Blick auf die Erziehung. Well, I believe that Christian fundamentalism is built on fear and guilt. Christlicher Fundamentalismus basiert auf Furcht und Schuld. Zwar wird behauptet, Liebe sei der Ausgangspunkt, allerdings sehe ich nicht viel Liebe von diesen Leuten ausgehen. Vielmehr haben die Prediger Angst in die Herzen der Menschen gesät. Sie malen mit drastischen Worten Sodom und Gomorra an die Wand. Wenn schwule Männer heiraten und Lesben Frauen, dann kommt demnach der Zorn Gottes über das Land. Davor haben die Menschen Angst. Sie fürchten Gott so sehr, dass sie sich keine Gedanken über ihren Arbeitsplatz, die Ausbildung oder soziale Sicherheit machen. More afraid of God and God's feelings about this country than they are about their jobs or education or social security or anything else. Das waren noch Zeiten, als Martha and the Vandellas mit Dancing in the Street, ein überschäumendes Lebensgefühl junger Amerikaner, zum Ausdruck brachten. Doch damit ist es in den USA in vielen Teilen des Landes vorbei. Vor 3 Jahren waren Manhattan und Kabul die einzigen Orte in der Welt, an denen nicht getanzt werden durfte. In Afghanistan darf man mittlerweile tanzen. So beschreibt David Baxley, Betreiber einer Großdisco, das, was die Terroristen nicht geschafft haben, aber die Bürgermeister Giuliani und Bloomberg. New York, das Nachtleben zu nehmen. In New York gibt es mehr Regeln als in jeder anderen freien Stadt der Welt. Auf einer leeren Bierkiste zu sitzen, kostet $105 Strafe. Ein Aschenbecher auf dem Konferenztisch ist bis zu $2000 teuer. Das sind die eher lächerlichen Vorschriften. Es gibt aber auch Verbote, die dem Big Apple das Flair von Pyongyang verleihen. Rauchen ist seit über 2 Jahren in allen öffentlichen Räumen verboten. Das Trinken von Alkohol auf der Straße ist eh schon längst untersagt. Und mit dem Cabaret Law, einem Gesetz, das Tanzen reguliert, wird die Underground-Club-Szene reguliert. Das aus dem Jahr 1926 stammende und jetzt konsequent angewandte Gesetz besagt, dass jedes Lokal, in dem mehr als drei Musiker auftreten oder in dem sich drei Personen oder mehr gleichzeitig zu Musik bewegen, eine spezielle Genehmigung braucht. Die ist unter Giuliani und Bloomberg teuer geworden. Hatten in den 60er Jahren noch 12.000 Betriebe eine solche Tanzerlaubnis, sind es heute weniger als 300 in der 10-Millionen-Stadt. Ich habe Tricia Romano, die Nightlife-Kolumnistin der angesehenen Stadtzeitung Village Voice, gefragt, ob das Cabaret Law der Idee von der Stadt, die niemals schläft, ein Ende bereitet hat. I don't know that it's not the city that never sleeps, but the partying is in a much more like cleaned up sort of way. It's like ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass New York nicht länger die Stadt ist, die nie schläft. Aber bestimmt macht das Partyleben weniger Spaß. Die Orte, die heute mit dem Nachtleben von New York verbunden werden, sind sauber und geleckt. Das Marquis und ähnliche Lokale sind Loungebars, wo bekannte Leute jeden Tag Hunderte von Dollar für eine Flasche Alkohol ausgeben, die es um die Ecke im Geschäft für $30 gibt. Sie sitzen in den Clubs auf ihrem Hintern herum, tanzen nicht und beobachten sich gegenseitig. Sie schauen mit ihren Flaschen in der Hand nur wichtig aus. Das sind Partys für Yuppies, für solche Leute, die genug Geld dafür haben, Banker und Rechtsanwälte. Geld und eher konservative Menschen, die vor 20 Jahren für das New Yorker Nachtleben völlig unbedeutend waren, kontrollieren es heute. Dazu hat das Cabaret Law ebenso beigetragen wie das Rauchverbot und die Säuberungspolitik von Giuliani. People who wouldn't ever be a part of New York nightlife 20 years ago are now controlling New York nightlife, and that's definitely an outgrowth of the cabaret law and the smoking ban and Giuliani's sort of like cleanup. Nun hat die Stadt ja sogar eine eigene Polizeitruppe aufgestellt, die darauf achtet, dass die Regelungen dieses Cabaret Laws auch wirklich ausgeführt werden. Was bedeutet das eigentlich für ja das Gefühl von Freiheit in dieser Stadt? Es ist auf jeden Fall eine Belastung, wenn du ausgehst. In der mittlerweile ja geschlossenen Plant Bar sprang einem dieses riesige Schild mit der Aufschrift Tanzen verboten richtig ins Gesicht. Das lässt dich nicht unberührt, wenn du überall, wo du hinkommst, ein solches Schild siehst. Irgendwie fühlt man sich unterdrückt. Ich war dabei, als die Polizei in den Clubs auftauchte. Das ist absurd, geradezu krank. Man möchte die Cops fragen, ob nicht irgendwo in der Stadt gerade jemand ermordet wird, während sie das Tanzverbot kontrollieren. Wer wird hier eigentlich beschützt? Durch das Auflösen von Tanzveranstaltungen wird niemand geschützt. Die Logik für Rauchverbot kann ich ja gerade noch begreifen. Auch wenn es individuelle Freiheiten einschränkt, so wissen wir doch, dass man vom Rauchen krank wird. Das verstehe ich. Aber niemandem passiert etwas, nur weil Leute tanzen. Aber wo liegt denn dann die tiefere Logik dieses Gesetzes? Die Stadt verteidigt das Cabaret Law aus Sicherheitsgründen. Das ist lächerlich. Das Cabaret Law hat überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Es sagt schlicht, dass man eine Lizenz braucht, wenn mehr als drei Menschen in einem Lokal tanzen. Giuliani wollte einfach nur die Stadt säubern. Er wollte beispielsweise die Interessen der Leute befriedigen, die sich millionenschwere Lofts in Chelsea gekauft haben, einem Stadtteil, in den sie noch vor 10 Jahren keinen Fuß gesetzt hätten. Das gilt auch für andere heute angesagte Stadtteile. Natürlich war ein Club wie das Limelight ein verrückter Ort. Die Leute standen Schlange, um reinzukommen. Und es gab betrunkene und laute Gäste, die vor der Tür ihre Zigaretten rauchten. Also musste man sich etwas einfallen lassen, um sie loszuwerden. Man brauchte ein Instrument, um all die kleinen Clubs schließen zu können. Und das Cabaret Law diente der Stadt als willkommene Handhabe dafür. And that's what the Cabaret Law is. It's a technicality that the city is using to their advantage, basically. In ausländischen Zeitungen, also auch in deutschen Medien, ist geschrieben worden, dass in New York heute im 21. Jahrhundert ein bisschen eine Stimmung herrscht, wie sie mal Anfang des vergangenen Jahrhunderts zur Zeit der Prohibition geherrscht habe. Ist das ein übertriebener Eindruck? There's something very, like I said, there's like this sort of duality that's going on, like where, you know, on the surface everything is like cleaned up and es herrscht eine gewisse Dualität. Nach außen hin sieht alles sauber aus, perfekt für die Yuppies, die hierher gezogen sind. Wenn ich ausgehe, finde ich aber genügend Orte, wo im Keller geraucht wird, die Leute tanzen, Drogen genommen werden und alles Mögliche abgeht. Das passiert, wenn man persönliche Freiheitsrechte für illegal erklärt. Was verboten wird, geht in den Untergrund und ist dann letztendlich unsicherer. Das ist der Stadt und vor allem der Kunstszene der Stadt nicht gut bekommen. Es hat auch dem Tourismus geschadet. Wenn ich aus Europa wäre, interessiert an der musikalischen Clubszene oder an Kunst überhaupt, warum sollte ich dann nach New York kommen? Da gehst du besser nach London, nach Paris oder Berlin. Ich würde sogar eher nach Montreal gehen. Why would I come to New York? I would just go to London or, you know, Paris or Berlin or, you know, anywhere. I would go to Montreal before I came here. Die Ablehnung von Dingen wie Rauchen, Trinken, Tanzen hat ja auch was Puritanisches an sich. Könnte also die Absicht der Stadt, diese Dinge zu kontrollieren, auch darin begründet sein, dass man einfach aus politischen Gründen etwas gegen solches Verhalten einzuwenden hat? Right now I'm actually working on a book proposal about The War on Fun, which is about all of this. Ich arbeite gerade an einem Buch mit dem Titel The War on Fun, der Krieg gegen den Spaß, in dem es genau darum geht. Man kann es ja schon in den Medien überall im Land beobachten, daran, was für Filme wir sehen und welche TV-Shows gezeigt werden. Beispielsweise Housewives, wo es um Hausfrauen geht, die nicht arbeiten müssen und nichts anderes zu tun haben, als zu klatschen und zu kochen. Was soll das? Vor 10 Jahren wäre so etwas nicht sehr populär gewesen. Offensichtlich will man uns in die 50er und 60er Jahre zurückversetzen, wo alles so nett und ordentlich war. Wenn man beispielsweise an die aktuelle Debatte um die Schwulenhochzeit denkt, man will die Uhr zurückstellen. Eine Zeit wird beschworen, die ja so gut nie war, heute aber mit einem Deckmantel aus Nostalgie idealisiert wird. Politiker machen sich das zu eigen. Besonders nach der Wahl ging es nur um blaue Staaten, rote Staaten. Es ging nicht um die wirklichen Sachfragen, sondern um die moralischen Werte in Amerika. Völlig verrückt. In diesem Zusammenhang müssen auch das Cabaret Law und das Rauchverbot gesehen werden. Alles, was den Menschen in ihrer Freizeit in den 90er Jahren einmal Freude gebracht hat, ist ersetzt worden. Mit Sachen, die überhaupt keinen Spaß machen. You know, all the stuff that people used to do for pleasure in the 90s has been replaced by like things that are not fun at all, you know? Well, I don't sense a great anti-Americanism among the German people. We have so much that we have accomplished together. Ich spüre keinen nennenswerten Anti-Amerikanismus unter den Deutschen. Wir haben so viel gemeinsam erreicht im letzten halben Jahrhundert. Es gibt ein gegenseitiges Grundverständnis. Allerdings empfinden die Europäer unsere Kultur teilweise als Zumutung. Amerikanern selbst geht's aber auch so. Sie sind geteilt, was Hollywood anlangt, die Gewalt in unseren Innenstädten, die Filme von Michael Moore. Amerikaner sind ebenfalls geteilter Meinung. Wir sind uns näher, als man glaubt. So beschrieb im vergangenen Februar in Berlin der scheidende US-Botschafter Daniel Coates das Verhältnis von Deutschen und Amerikanern. America, the Beautiful. Auch in der dritten und letzten Stunde der Langen Nacht geht es um amerikanische Befindlichkeiten. Die Menschen verehren Jugend und Schönheit. Das ist Teil unserer Kultur. Junge Menschen sind stärker, sie haben mehr Energie und sie sehen besser aus. Gutes Aussehen ist sehr wichtig. Wir bewundern die Filmstars, weil sie gut aussehen. Alter besitzt keine Wertschätzung. Es wird als Niederlage angesehen, wenn man älter wird. Alt werden ist schlecht, keiner will das. Alter wird geradezu verachtet. Deswegen nehmen die Leute alle möglichen Schönheitsoperationen auf sich, um jung zu bleiben. Immer wieder sieht man solche Leute, die wirklich seltsam aussehen. Aber sie haben garantiert keine Falten im Gesicht. Und das ist das Wichtigste. Just makes them look very strange, but they certainly don't have wrinkles, and that's what's most important. Stephanie Faul, Journalistin und Autorin des Buchs Der Amerikaner pauschal, kritisiert den vom Markt bestimmten Trend zur Jugendlichkeit in ihrem Land. Er sei mitverantwortlich für die Amerikanern vorgeworfene Oberflächlichkeit. Im Folgenden will ich Ihnen einige Menschen vorstellen, die für das genaue Gegenteil stehen. Sie sind alt, engagiert und repräsentieren ein anderes Amerika. Man nennt ihn den Mann, der Amerika interviewte, Studs Terkel. Der Journalist spielte 45 Jahre lang in seiner Radiosendung die Musik, die er liebt, Jazz, Blues und Folk, und unterhielt sich dabei mit bekannten und unbekannten Menschen über deren Leben.

die Nachrichten. 5 Tage nach dem Hurricane Katrina laufen die Rettungsmaßnahmen für die eingeschlossenen Bewohner von New Orleans jetzt offenbar richtig. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 25.000 Gerettete im Nachbarstaat Texas eingetroffen, sagte ein Sprecher des amerikanischen Roten Kreuzes. Insgesamt wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörden inzwischen etwa 42.000 Menschen aus der Stadt herausgebracht. Weitere 100.000 wurden mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten versorgt. In Texas helfen tausende Freiwillige bei den Arbeiten. US-Präsident Bush kündigte nach der Kritik am Krisenmanagement den Einsatz weiterer Helfer an. Innerhalb von 3 Tagen werde die Zahl der Soldaten und Nationalgardisten in der Region noch einmal um 17.000 erhöht, sagte Bush in Washington. Außerdem gab er umgerechnet 8,4 Milliarden Euro für Soforthilfen frei. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz will 80 Fachleute aus 10 Ländern in die Region entsenden. Darunter sind auch Deutsche. Zum 36. Jahrestag der Machtergreifung von Staatschef Gaddafi sind in Libyen mehr als 1.600 Gefangene begnadigt worden. Darunter seien auch 500 Ausländer, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Tripolis. Nähere Angaben machte er nicht. In Libyen werden jedes Jahr zu den Feierlichkeiten Gefangene begnadigt, die die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben. Dabei geht es meist um Verurteilungen wegen minder schwerer Straftaten. Die Bundesagentur für Arbeit bekommt offenbar die Probleme mit ihrer Computersoftware nicht in den Griff. Aufgrund der fehlerhaften Programme führe die Behörde derzeit monatlich bis zu 25 Millionen Euro zu viel an die Krankenkassen ab, berichten das Nachrichtenmagazin Spiegel und der Fokus. Intern werde die Software inzwischen als nicht mehr wartungs- und entwicklungsfähig eingestuft. Eine neue, verbesserte Version könne aber erst im nächsten Jahr aufgespielt werden. Bis dahin müssten die Sachbearbeiter für etwa 60 Verwaltungsvorgänge auf Behelfslösungen zurückgreifen.